Herr Zander, innerhalb der christlichen Religion ist das Phänomen der Wüstenväter, von Wüstenfrauen ist nie die Rede, also jener Männer, die sich einer ganz besonderen Art des christlichen Lebens verschrieben haben, singulär. Singulär zum einen, weil der Ort, in dem diese Wüstenheiligen zu Hause waren, ebenfalls singulär ist, nämlich die Wüste, die Einöde, die Leere, die menschenlose Welt. Zum anderen, weil sich dieses Leben radikal von jenem anderer Christen jener Tage, wir sind im zweiten und dritten nachchristlichen Jahrhundert, unterschieden hat. Sie haben sich an dieses Phänomen der Wüstenväter herangewagt. Welche Erklärung haben Sie, Konrad Zander, für dieses religiöse, aber auch soziale, ja soziologische Phänomen? Ich glaube nicht, dass es für religiöse Vorgänge einfache Erklärungen gibt. Haben die frühen Protestanten einfach mit der katholischen Kirche gebrochen, weil sie das Evangelium liebten oder weil sie Geschäfte ungehindert von der katholischen Kirche machen wollten? Es waren beide Motive. Und so hat ein Mensch, wenn er eine so tiefe, so elementare Entscheidung fällt, alle familiären Beziehungen abzubrechen, und Familie war in der Antike etwas ganz anderes als jetzt. Es war das ganze Dorf. Das heißt, der Bruch mit der Familie war ein totaler Bruch. So etwas macht jemand nicht einfach irgendwann im jugendlichen Übermut, sondern es müssen eine ganze Reihe von ganz starken Motiven zusammenkommen, damit ein derartiger Ausstieg dann plötzlich stattfindet. Ich versuch's zu erklären am Beispiel des heiligen Antonius. Antonius war ein Kuriale seines Dorfes und die Römer hatten folgendes Steuersystem. Sie setzten für jedes ägyptische Dorf eine bestimmte Steuer fest, also eine bestimmte Anzahl Sack Korn, die abgeliefert werden mussten, und machten dann die zwei oder drei reichsten Männer des Dorfes dafür verantwortlich mit ihrem Privatbesitz, dass diese Steuerabgaben kamen. Das bedeutete, dass die reichen Männer auf den ägyptischen Dörfern ein paar Jahre lang die Armen ausnutzten, wie es nur immer ging, und dann zum Schluss doch selber vor dem Steuerbankrott standen. Es war eine Bewegung von Steuerflüchtlingen, die der heilige Antonius angeführt hat, aber es war zugleich eine Bewegung des Evangeliums. Hätte er nicht gehört, was Jesus gesagt hat, wenn nicht jeder von euch alles aufgibt? Da war das Dorf, in dem es nicht mehr auszuhalten war, wegen der fiskalischen Situation. Und nun kam die religiöse Botschaft und beides zusammen. Natürlich auch, er war ein junger Mann, die Abenteuerlust kam dazu, auch sicher das Geltungsbedürfnis. Er ist immer der Große genannt worden, als dann sich in den Dörfern Ägyptens die Nachricht verbreitete, das geht, der ist nicht unglücklich da draußen, dem geht es besser als vorher, kamen sie zu Tausenden zu ihm. Er wurde im ganzen Römischen Reich als Stella Deserti, als Star der Wüste angehimmelt. Dies alles, diese Motive der Geltungssucht, der Steuerflucht, das Evangelium, die Liebe zu Gott, der Versuch, Secum esse, wie das die Alten nannten, bei sich selber sein, dies alles kam zusammen. Ich habe eine ganz starke Abneigung dagegen, dass man in religiösen Dingen nach einem Motiv sucht. Es kommen mehrere zusammen und wenn sie zueinander passen, dann wird die religiöse Bewegung stark. Sie haben das gerade am Beispiel der Gestalt des Antonius festgemacht, Antonius der Große, der uns überliefert worden ist in der Beschreibung des Bischofs Athanasius. Wenn man diesen Antonius mal nimmt als Beispiel für die vielen, die ausgestiegen sind aus sozialen Bindungen, aus einer sozialen Welt, so ist es aber merkwürdig, dass er sich zunächst ja nicht in die Wüste begibt, sondern nur absondert aus der Gemeinschaft. Er haust ja zunächst einmal auf dem Friedhof in irgendwelchen Grabkammern. War das auch eine Art Schutz, dass man sagte, da geht man nicht hin, da hausen die Dämonen, dass er da sicher war vor Verfolgung durch die Steuerbehörden, die Sie eben angesprochen hatten? Er war im Grab am Rande des Dorfes bereits im Bereich der Dämonen. Wir kommen jetzt ins alte Ägypten. Ja. Die Wüste war der Bereich der Dämonen und es war tödlich, dahin zu gehen. Also Wenn Sie es nur so psychoanalytisch betrachten, Antonius musste eine ungeheure Angst überwinden, um dahin zu gehen. Die Gräber waren aber genau am Übergangsbereich zwischen dem Reich der Lebendigen und dem Reich der Toten. Und da hat er es erstmal versucht. Der Mann geht ganz, ich würde sagen, inkohativ vor. Langsam versuchend geht er zuerst an den Rand des Dorfes, stellt fest, da kann ich leben, da kann ich ein Leben der Askese führen und geht dann endlich in die große Wüste hinaus. Dass er ein derart tödliches Abenteuer, kein alter Ägypter hat je die Wüste zu Ägypten gerechnet. Die Wüste war das Reich des Todes und die ungeheuren Dämonenkämpfe, die dem heiligen Antonius nachgesagt werden, kann man im Einzelnen aufgliedern. Alle diese Dämonen, die er besiegt, sind altägyptische Dämonen, die er wirklich erlebt hat, so etwa wie der heilige Franz von Assisi die Kreuzigung Jesu Christi wirklich erlebt hat. Das war keine Fantasie im Sinne irgendwelcher Vorstellungen, sondern ein körperliches Erlebnis. Und genauso heißt es in der Vita Antonii, die Sie gerade zitiert haben, des Bischofs Athanasius, immer wieder sagt er, somatikos sei der Kampf gewesen, körperlich mit den Dämonen, körperlich die Schmerzen, die er erlitten hat. Er hat da in einer körperlichen Vorstellung, so wie Franz von Assisi, als er die Wundmale Jesu Christi empfing, noch einmal die ganzen Schrecken der alten ägyptischen Religion erlebt und überwunden. Aber kann das nicht auch sein, dass es eine Art geistiger Fata Morgana war, die anderen nicht erfahren Sie meinen konnten? Ein halluzinatorischer Zustand. Ja. Ich glaube nicht an Halluzination. Stellen Sie sich einmal vor, Antonius war ein ägyptischer Bauer. Er hatte die Jahrtausende des ägyptischen Dämonenglaubens in den Knochen stecken, in die Wüste hinausgehen, wo diese tödlichen Dämonen hausen, war für ihn ein Erlebnis, das nicht irgendwie als Fata Morgana im Kopf vorging, sondern das den ganzen Körper erfüllte. Das griechische Wort Phantasia, das Sie bei Athanasius finden, heißt nicht Fantasie, sondern Darstellung, Schauspiel, Vorstellung. Das heißt, er hat wirklich mit den Dämonen gekämpft und die Bauern, die da ringsherum waren, die hineinschauten in das Grabmal, wo er lebte, die haben das auch gesehen. Also das Weltbild der Stiftung Warentest, das Fantasie von Wirklichkeit trennt, damit kommen sie nicht an antike Realitäten heran. Fantasie und Wirklichkeit waren noch eins.